Scheitern wegen der Zeit. Hier war immer eure Heimat, seit einer deutschen Ewigkeit. Ein starkes deutsches Rudel, verfolgt und vertrieben aus diesem Land. Doch wir spüren eure Gegenwart, denn man sieht sie wieder, eure Spuren im Sand. Die Wölfe kehren heim, nur die nach Vergeltung rief. Erwacht ist was so. Die Wölfe kehren heim, auch wenn man sie selten sah. Alle wussten, sie sind da. Die Wölfe kehren heim, freuen, dass ihr untergeht. Doch ihr lebt. Die Wölfe kehren heim. Die Wölfe kehren heim. Von ihren angestammten Boden, schon vor so langer Zeit vertrieben. Verfolgt, gejagt, fast ausgerottet, doch ihr lebt und seid nicht tot zu kriegen. Verborgen im Schutz der Wälder, hielt ihr euch gut versteckt. Gewartet auf den richtigen Moment, der jetzt gekommen ist. Alt Anstieg ist neu geweckt. Legenden, böser Märchenbestien waren für uns nie relevant. Dieses Land gehört zu euch und ihr gehört zu diesem Land. Wer leidvoll führt sein Rudel mit ungetrübtem Blick. Ihr heulen, halt durchs Revier, die Heimat hat euch zurück. Die Heimat hat euch zurück. Die Wölfe kehren heim. Die Wölfe kehren heim. Die Wölfe kehren heim. Zurück aus der Verbannung nach so langer, langer Zeit. Die Wölfe kehren heim. Sieh mal für die Ewigkeit. Wölfe kehren heim. Die Wölfe kehren heim. Sie kehren heim im Feldgrauen.